Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Also wir haben jetzt hier ein Programm. Du kannst hier einen Text eingeben, also Test 1, 2, 3 zum Beispiel. Und dann, er ist sich sicher, dass er etwas finden wird. Eine Lücke, einen Weg hinein ins System. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und jetzt kann man natürlich da ein bisschen rumspielen. Das heißt, man kann jetzt den Text länger machen. So, ganz viele Siebener angefügt. Dann stürzt es auf einmal ab. Jackpot. Wer da erzählt von Listen und Zahlenreihen, ist Michael Herklotz. Er will, dass sein Programm abstürzt. Denn so ein Absturz ist ein Indiz für eine Sicherheitslücke, verborgen im IT-System. Und mittlerweile ist schon so, dass ich das eigentlich so als meinen Job ansehe, sag ich mal. Dabei studiert er eigentlich Informatik in Augsburg. Nur nebenbei, als Ausgleich und um Geld zu verdienen, ist er Hacker. Von wegen Hacker. Hacken ist ja eigentlich, wenn man wirklich aktiv versucht, wo einzubrechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, jetzt beim BR irgendwie das Signal zu kapern und dann meine eigene TV-Sendung zu starten oder Daten zu entwenden. Nur nach Sicherheitslücken zu suchen, ist für mich eigentlich nicht Hacken. Begriffe aus der Computerwelt. Experten, Medien, Politik. Jeder verwendet sie anders. Fest steht, Michael Herklotz will mit seinem IT-Know-how keinen Schaden anrichten. Er will andere schützen. Ein White-Hat-Hacker. Ein Hacker mit weißem Hut. Er informiert Unternehmen und Behörden über Sicherheitslücken in ihren Computersystemen. Sein Job? Eine Art Wettrennen am Laptop. Ist er zu langsam, wird's gefährlich. Findet die Lücke zuerst ein anderer, der sie persönlich oder politisch ausnutzen will? Ein Black-Hat-Hacker. Ein Hacker mit schwarzem Hut. Dann kann dieser digital einbrechen und Schaden anrichten. Je nachdem. Im Bundestag, in einem Unternehmen, in einem Krankenhaus oder einem Kraftwerk. Es gibt eigentlich nichts, was wir so aus dem konkreten, also wenn wir jetzt konkret Hochsicherheitsanlagen testen und so weiter, was wir da kennen, was jetzt wirklich lange Bestand hält. Es gibt sowieso nichts, was nicht hackbar ist. Sandro Geiken ist Experte für Cybersicherheit an der European School of Management and Technology in Berlin. Und er berät die Bundesregierung. Geiken ist im Chaos Computer Club groß geworden. Und er ist keiner, der Angst machen will vor Computern, dem Internet, der Digitalisierung. Aber? Die IT ist eine einzige Katastrophe, wenn es an Sicherheit kommt. Und der Grund dafür ist, dass Programmierer Fehler machen. Ja, ist also ganz normal. Alle Menschen machen Fehler, Programmierer auch. Wenn die allerdings Fehler machen in so einem Stück Programmcode, dann kann dieser Fehler eine Sicherheitslücke darstellen. Dann kann ein Hacker das finden und kann entsprechend diesen Fehler dazu benutzen, um sich einen Zugriff zu legen auf dieses System. Und den, wenn er den dann erstmal hat, kann er den in der Regel weiter ausbauen und so dann auf diese Systeme kommen. Cyberattacke. IT-Attacken. Cybercrime. Hackerattacke. Hackerattacke. Cyberkalifat. Cyberkalifat. Cyberangriff. Hackergruppe. Cyberattacke. Cyberspionage. Die Cyberspionage. Von Internetpiraten. Der Cyberkrieg. Begriffe ohne Präzision. Noch suchen wir nach den Wörtern für das, was da im digitalen Raum passiert. Wir suchen Wörter, die passen und nicht einfach diffuse Angst erzeugen. 27. April 2007, Estland. Um 10 Uhr morgens sind mehrere Behördenseiten sowie die Homepage des Parlaments plötzlich nicht mehr erreichbar. Eine Denial-of-Service-Attacke. Sie überlastet die Server. Gleichzeitig auf anderen Webseiten anti-estnische Propagandasprüche. Defacement. Hacker manipulieren die Inhalte auf Internetseiten. Auch das Online-Banking funktioniert nicht mehr. Cyberkrieg nannte das Ganze der damalige estnische Ministerpräsident. Selbst die Esten schämen sich inzwischen, diesen Vorfall als kriegsähnlich zu deklarieren. Da sind also fast keine Schäden entstanden. Es war im Wesentlichen eigentlich nur eine Störung einiger weniger ausgewählter Internetdienste über einen kurzen Zeitraum. Und wenn jetzt mal die Werbung kurz 2 Stunden nicht läuft oder die E-Mail geht mal 1 Stunde nicht, dann wäre es natürlich völlig übertrieben, davon Krieg zu sprechen. Ja, das müssen wir uns auch abgewöhnen, dass wir also sehr schnell zu diesem Wort greifen, sensationalistisch. Man muss da schon sehr vorsichtig sein, denn das hat natürlich auch immer seine Implikationen. Klar, mit dem Wort Krieg lassen sich Zeitungen verkaufen. Mit dem Wort Krieg lässt sich Politik machen. Wir haben jetzt schon sehr starke Bemühungen gesehen seitens der USA, insbesondere den Kriegsbegriff hier geradezu inflationär auszudehnen und also auch bei Hackerangriffen auf die amerikanische Börse zum Beispiel von einem Kriegsakt sprechen zu können. Und der Hintergrund da ist allerdings dann eben nicht, dass man einfach eine schöne Bewertung hat oder eine neue Definition, sondern dass man dann natürlich auch im Sinne des Völkerrechts zu einem Rückschlag ermächtigt wäre. Ja, dass man also, wenn die Börse gehackt wird und man meint jetzt, das waren die Iraner oder man meint, das war sonst irgendwer, dass man dann da also eine Rakete zurückschicken darf. Die Digitalisierung verändert viel, nicht aber die Wirkung von Worten. Spricht man von Genozid, also Völkermord, dann hat das laut Völkerstrafrecht ganz andere rechtliche und politische Konsequenzen als ein Massenmord. Das ist beim Begriff Cyberwar nicht anders. Seit dem Angriff auf Estland diskutiert die NATO, ist ein Angriff mit virtuellen Waffen ein Bündnisfall? Dann dürften sich die NATO-Staaten gemeinsam militärisch verteidigen. Noch radikaler die Überlegungen im Pentagon. Hier erwägt man den Erstschlag, um bereits präventiv Cyberangriffe zu verhindern. Man muss also unterscheiden. Aber meistens geht's gar nicht um Cyberkrieg, sondern um Cyberkriminalität. Zum Beispiel Phishing. Eine Mail, scheinbar von der eigenen Bank, darin die Forderung, aus Sicherheitsgründen soll man ein neues Passwort festlegen. Am Ende stellt sich heraus, alles Betrug, das Konto ist leer. Oder ein Distributed Denial of Server Angriff. Die Anfragen hunderter Rechner überlasten Server oder Internetseiten. Wer sie braucht, kann sie nicht nutzen. Und jetzt kommt es darauf an, wie wichtig der ausgefallene Dienst ist. Eine blockierte private Homepage mit Urlaubsfotos oder ein Rechenzentrum eines Kraftwerks. Das eine nur Protest, eine Art digitaler Sitzstreik. Das andere Sabotage. Klarer ist es beim Einsatz digitaler Waffen im konventionellen Krieg. Zum Beispiel 2007. 4 israelische Flugzeuge bombardieren einen Atomreaktor in syrischem Gebiet. Und Syrien wehrt sich nicht. Der Grund? Das syrische Raketenabwehrsystem fällt aus. Vermutlich von Israel sabotiert. Als Beginn des Cyberwar gilt eine Spionageaktion mitten im Kalten Krieg, 1982. Da hatte dieser Farewell-Doppelagent den Russen gefälschte Pläne für eine manipulative Software untergejubelt. Die Russen dachten, sie hätten sie den Amerikanern geklaut in einem raffinierten Akt der Industriespionage. Und haben das dann eingebaut und dadurch ist dann eine große Explosion bei einer Gaspipeline zustande gekommen, die sehr viel Geld gekostet hat. Das Worst-Case-Szenario des Cyberwar ist der Blackout, der von Hackern verursachte totale Stromausfall. Bislang nur ein spannender Stoff für Schriftsteller wie Mark Ellsberg. Besonders zu den Spitzenlastzeiten mittags und abends mussten sie Kraftwerkskapazitäten zuschalten und Strom importieren. Den Großteil dieser Prozesse steuerten Computer. In Millisekunden regulierten sie den Stromfluss. Den Operatoren in den Leitstellen war die Letztüberwachung vorbehalten. Ein rot leuchtendes Areal auf der großen Projektionswand zeigte Condotto, dass die Computer fast alle Gebiete nördlich von Latium und den Abruzzen vom Netz genommen haben. Sizilien war ebenfalls betroffen. Über 30 Millionen Menschen saßen im Dunkeln. Alles Fiktion, zumindest bisher. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass es vielleicht eine große Gefahr ist, glaube ich schon, dass es möglich ist. Wobei ich persönlich habe jetzt das Gefühl, dass so die ganz kritischen Systeme schon relativ gut abgesichert sind, aber nicht wirklich perfekt vielleicht. Kritische Infrastrukturen, das sind Energieversorgung, Verkehr, Krankenhäuser, Lebensmittelhandel, Medien, Unverzichtbares eben. Sie zu schützen ist das höchste Ziel des Staates. Sie zu schützen ist schwierig, weil es im Cyberwar ständig andere Viren, Würmer und Trojaner gibt, die neue Sicherheitslücken ausnutzen. Michael Herklotz weiß das aus eigener Erfahrung. Anfang 2015 gelingt ihm sein bisher größter Coup. Er meldet eine Sicherheitslücke im Microsoft Windows Betriebssystem. Es ist nicht irgendeine Lücke. 5 Jahre zuvor ermöglichte genau sie einen der bislang heftigsten Cyberangriffe. Juni 2010. Im Iran legt ein Wurm 30.000 Computer lahm. Und die Kontrollsoftware zur Steuerung einer Zentrifuge, Kernelement des iranischen Atomprogramms, fällt aus. Vermutlich eine amerikanisch-israelische Koproduktion. Für Experten ist das eine neue Dimension des Cyberwar. Nicht nur Spionage, sondern gezielte Sabotage. Stuxnet. Der Wurm verbreitet sich weltweit. Von einem USB-Stick aus schleicht er sich durch eine Sicherheitslücke ins Windows-Betriebssystem. Normalerweise musst du ja, wenn du jetzt einen USB-Stick einsteckst, noch irgendwie dann doppelt drücken oder irgendwas ausführen. Und so war der quasi komplett versteckt. Das heißt, man konnte den auf dem USB-Stick nicht sehen. Aber er wurde automatisch gestartet und konnte sich dadurch verbreiten. Das war eben bei diesem Angriff wichtig, weil die ab einem gewissen Zeitpunkt keinen Insider mehr hatten, der das da für sie installieren konnte, sondern sie konnten nur noch andere Firmen, die weiter außerhalb quasi beteiligt waren, infizieren und haben dann darauf gewartet, dass irgendwann einer von denen mit seinem Rechner oder seinem USB-Stick sich dann da innen drin in der Anlage dann irgendwo einloggt oder seinen USB-Stick einsteckt und dann ist es weitergesprungen. Der Stuxnet-Wurm verbreitet sich von Rechner zu Rechner, für die Nutzer nicht sichtbar. Microsoft muss sofort reagieren, um einen größeren Schaden zu verhindern. Ich habe mir das halt Anfang des Jahres dann angeschaut, was sie bei dem Patch gemacht haben. Ein Patch korrigiert durch ein Update neu entdeckte Softwarefehler. Und habe dann gemerkt, dass man das immer noch, wenn man ein paar Parameter quasi ändert, dass es dann immer noch funktioniert hat. Jackpot. Fast 5 Jahre später, 2015. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Was sich Experten lange nicht vorstellen konnten, war eine Cyberattacke auf eine kritische Infrastruktur in Europa. Ganz ohne staatliche Beteiligung, ohne Geheimdienste. Bis zum 9. April 2015. In Frankreich sind Hacker in das Computersystem eines Fernsehsenders eingedrungen und haben das Programm über Stunden lahmgelegt. Der Cyberangriff erfolgte im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat. Ziel war TV5 Monde mit Sitz in Paris. Ähnliche Attacken hatte es bereits gegen zahlreiche Webseiten gegeben, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Es gibt halt diese Firmen, Cyber-Söldner-Firmen, die für Geld einfach diese Dienstleistungen und Angriffe bereitstellen. Es gibt in Asien ein paar, da kann man wirklich mit Koffer voller Bargeld einfach reingehen, sagt denen, hier sind meine technischen Spezifikationen, wofür ich das brauche, hat die nicht zu interessieren. Und dann kann man 3 Wochen später seinen fertigen Angriff da abholen und muss nur noch auf den Knopf drücken. Und das sind also so Trends, die Terroristen jetzt anscheinend aufgefangen haben, wofür die sich interessieren. Und das haben wir vielleicht bei TV5 Monde gesehen. Das haben wir vielleicht bei TV5 Monde gesehen. Sicher ist das nicht. Das französische Magazin L'Express geht unter Berufung auf Justizkreise 2 Monate nach dem Angriff davon aus, dass russische Hacker dahinter stecken. Dann wäre die IS-Propaganda reine Tarnung gewesen. Bis heute wurden die Täter nicht ermittelt. Die Medienbranche generell schützt ja so das wichtigste Gut, das sie hat, nämlich die Medien, die Filme, die frisch produziert werden und haben eine Angst, dass die einfach geleakt werden, gestohlen werden, dann verfügbar sind, bevor sie überhaupt gesendet werden oder in den Kinos waren. Und da lag bisher der Fokus drauf. Und jetzt ist mit diesem Angriff da auf dem französischen Sender natürlich eine ganz neue Art von Bedrohung entstanden. Einfach mal die Sendeeinrichtungen als solches anzugreifen und dafür zu sorgen, dass der Bildschirm schwarz ist. Ulrike Lechner ist Informatikprofessorin, Expertin für IT-Sicherheit an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg bei München. Dass man viele ganz neuartige Bedrohungen sieht oder viele ganz neuartige Hacks, das ist sicherlich auffällig und es zeigt halt, dass die Entwicklung dort in dem Bereich noch nicht am Ende ist, sondern dass man sich vielleicht auf neue Arten von Bedrohungen, neue Ausfälle von Systemen einfach einstellen muss. Der Angriff auf TV5 Monde hat kein Menschenleben gekostet. Richtig ist aber auch, die Sabotage des Senders ist ein Anschlag auf die Grundfesten der Demokratie, auf die Presse- und Meinungsfreiheit. Und für die Angreifer ist es ein Propagandaerfolg im bis dato ungekannten Ausmaß. Mit 3 wesentlichen Vorteilen für die Angreifer. Erstens, die Täter tarnen sich. Nullen und Einsen sind die bessere Camouflage. Selbst spezielle Threat-Intelligence-Firmen sind machtlos. Zwar werden immer wieder Würmer und Viren gefunden. Wer sie aber ausgesetzt hat, das kann meist niemand ermitteln. Ob ein Staat, eine Terrorzelle oder einzelne Hacker, das bleibt im Dunkeln. Ich habe ja im Fall eines Cyberangriffs eben nur digitale Beweise. Ich habe keine DNA und keine Fingerabdrücke. Und digitale Beweise kann ich als kluger Angreifer komplett fälschen. Ja, das ist also eine Geschichte, die ich schreibe für den Analysten, der dann meinen Angriff auseinandernimmt. Und in der Regel fallen die Analysten auch auf allen möglichen Kram rein. Zweitens, ein Cyberangriff ist billig. Für das Militär gilt, Panzer, Bomben und Raketen müssen gewartet, verbessert und weiterentwickelt werden. Das ist sehr teuer, für nichtstaatliche Akteure meist überhaupt nicht finanzierbar. Cyberattacken schon. In der Regel sind die Investitionen sehr moderat. Aus militärischer Perspektive für so ein Taschengeld kriegt man eigentlich schon einen stehenden Zugang in ein fremdes Militär oder in fremde Außenministerien oder auf eine Börse, die dann in der Regel auch einige Jahre halten. Wir haben also eine sehr hohe Kosteneffizienz in diesem Bereich. Drittens, eine Cyberattacke richtet viel Schaden an. Und zwar ohne, dass sich Angreifer selbst gefährden. Sie sitzen vor ihrem Computer in einer anderen Stadt, einem anderen Land, womöglich auf einem anderen Kontinent. Da habe ich dann natürlich eine sehr hohe Schlagdistanz zu einem möglichen Gegner. Ich muss also nicht in dessen Territorium, muss also nicht da riskieren, entdeckt zu werden, verfolgt zu werden oder sonst irgendwas, sondern ich kann das bequem von zu Hause aus machen, mit maximalem Schutz. Und dadurch ist das Risiko dann nochmal verringert. Geopolitisch schafft der Cyberwar eine vollkommen neue Unübersichtlichkeit. So klar die Machtverhältnisse während des Kalten Krieges waren, so unklar sind sie heute. Raketensprengköpfe und Atombomben ließen sich gegeneinander aufrechnen und austarieren. Balance of Power. Die Fähigkeiten im Cyberwar nicht. Wer was kann, ist unbekannt. Und ein rotes Telefon der Großmächte für den diplomatischen Notfall hilft da auch nicht viel weiter. Wen sollte man auch anrufen, wenn man nicht weiß, wer der Angreifer ist? Global betrachtet herrscht im Cyberspace der Hobbsche Krieg. Alle gegen alle. Es geht zu wie im rechtsfreien Raum. Die sonst gültigen diplomatischen Beziehungen, sie fehlen. Ein paar Beispiele aus dem Jahr 2014. Hacker, vermutlich russische, dringen ins Weiße Haus ein und greifen auf interne Dokumente von Barack Obama zu. Der chinesische Geheimdienst soll E-Mails mit Schadsoftware an Mitarbeiter deutscher Ministerien geschickt haben. Und der US-amerikanische Geheimdienst hat deutsche Wirtschaftsunternehmen ausspioniert. Man muss damit rechnen, dass viele Angriffe, gerade wenn sie sehr professionell gemacht werden, erst nach Monaten und manchmal nach Jahren entdeckt werden. Und dass in der Zeit viel passieren kann, also Daten abfließen können oder nochmal andere Angriffe über so offene Stellen gefahren werden können. Und von daher sind die Hochrechnungen, denke ich, schon einfach auch gerechtfertigt. Also ich denke, dass wirklich viel passiert, viele Angriffe da sind, aber dass einfach sehr wenig entdeckt werden. Bekannt ist im Innenministerium zumindest, dass alle 2 Sekunden das deutsche Netz angegriffen wird. 4 bis 5 Mal am Tag attackieren Geheimdienste die Regierungsseiten der Bundesregierung. Laut Hightech-Verband Bitkom entsteht der deutschen Industrie jährlich ein Schaden von 51 Milliarden Euro durch digitale Angriffe. Wirtschaftsspionage und Sabotage stecken dahinter. Beides geht immer wieder mal Hand in Hand. Und bisweilen verschwimmen da auch die Grenzen zwischen Cyberkriminalität und Cyberkrieg. Denn dass die Summe aus vielen koordinierten kleinen Angriffen der künftige Cyberwar ist, das ist ein wahrscheinliches Szenario. Die durchschnittliche Dauer eines besser qualifizierten Angriffs zur Entdeckung sind ungefähr 244, 245 Tage. Das heißt, so lange kann der im Schnitt unentdeckt da drin bleiben. Wir kennen aber auch viele Angriffe, gerade von Nachrichtendiensten, die dann noch höher qualifiziert sind und die also wirklich nie entdeckt werden und zumindest über Jahre nicht. Sprechend dafür ist die Statistik beispielsweise, die über die Snowden-Leaks rausgekommen ist zu den Operationen der NSA im Ausland. Die NSA hat 2011 nämlich 231 Cyberoperationen durchgeführt im Ausland und eine einzige davon wurde entdeckt. Für die Angreifer genial, für die Opfer fatal, der stille Ruin. Über Wochen, Monate, manchmal Jahre können Angreifer in fremden Systemen spionieren, so wie im Bundestag. Mittlerweile weiß man, dass eine Mail, vermeintlich von den Vereinten Nationen, der Ursprung einer lange unbekannten Cyberattacke war. Reparieren ging nicht, der Trojaner war überall. Im Sommer 2015 wurde die gesamte IT des Parlaments neu aufgesetzt. Vielleicht unverständlich, warum man nicht einfach sicherer programmiert. Aber schon bei Passwörtern zeigt sich die Macht der Technik. So einfach wie früher im Keller der Bank ist es nicht mehr. An einem traditionellen Safe, da muss man hin, ne? Und jedes Ausprobieren dauert irgendwie ein paar Sekunden. Und jetzt kann man in ein paar Sekunden Tausende von Versuchen einfach starten. Weil die Computer schneller sind als wir. Und weil wir gerade deshalb immer auf technologischen Fortschritt setzen um mit irgendetwas schneller fertig zu sein, nicht um ein System sicherer zu machen. Ich glaube, dass da einfach viel vor 5 Jahren von dem, was wir heute sehen, noch gar nicht denkbar war. Und mei, dann ist es ja so, erst braucht man die Technologie oder muss sie haben, um sie dann genauer studieren zu können und dann vielleicht auch nochmal sicher machen zu können. Das ist so ein bisschen wie Formel 1. Am Anfang von der Saison macht man die Autos schnell und dann zuverlässig, und in der Zuverlässigkeitsphase sind wir da gerade. Mein Weg, den ich immer vorschlage und wo wir jetzt zum Glück auch ein bisschen Industrieprojekte in die Richtung kriegen, ist halt einfach, alles wegzuwerfen und neu zu machen. Diese ganzen Architekturentscheidungen aus den letzten, das sind ja mal in 60 Jahre, die kann man nicht so peu à peu bearbeiten, und die Fehler, die sich daraus ergeben, sind ja viele Tausende, viele Hunderttausende teilweise. Die kann man also nicht über irgendwelche Ad-Hoc-Maßnahmen mit kleinen Pflastern hier und da lösen. Von daher bin ich großer Befürworter, dass man das alles nochmal neu baut und diesmal nach Sicherheitsgesichtspunkten. Da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, und dann hat man einfach einen Computer, der nicht angreifbar ist. Klingt zu einfach, um wahr zu sein. Und viele halten es auch für utopisch, allein finanziell. Noch utopischer, global geltende Normen für den Cyberwar. Eine Art digitale Genfer Konvention. Bleibt für den Moment nur Schritt für Schritt die einzelnen Unternehmen und Behörden sicherer zu machen. Und vor allem eine gute Ausbildung für ITler. Für die digitalen Verteidiger, die uns vor Angriffen schützen. Sie hörten Cyberwar, wie Viren und Würmer unsere Sicherheit gefährden, von Salvan Joachim. Es sprachen Katja Amberger, Werner Hertel und Peter Weiß. Technik Roland Böhm. Regie Markus Köbnig. Eine Sendung von Radio Wissen.